Schnapp, schnapp, schnapp. Warum fallen meine Kiemen ab? Augen zu, wer bist du? Ich erkenne mich nicht. Licht. Zu hell. Zu grell. Was? Alles nicht reell? Meine Flossen haben Finger? Weit entfernt von den Sonnenblumen. Unbeschreiblich die Weite. Mit dem Auge nicht zu erkennen. Doch die Energie hat keine Grenzen. Hier werden wir verschmelzen. Indianer, Büffel, Salamander. Kein Krieg der Welt kann dieses Land zerstören. Hier träumen wir, wenn wir wach sind. Realität gibt es nicht. Liebe ist die Grundlage des Lebens. Wir schreiben das Jahr 4396. Die Himmel sind grün, weil die Pflanzen reflektieren. Eine neue Ära ist angebrochen. Und ihr seid Zeuge. Ich bin Tier und Pflanze und Geist und Wasser.